Dein DJ-Set bei Sputnik

but she knows she can find a way. Hey, hey, hey, ich falle voll in die Reiter. Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit House Freak. Going round and round playing city games. Now you say you slow it down, not right now. Then you make a mean walk away. Let it be, let it be, let it be known. Hold on to go. Touching and teasing me, telling me no. But this time I need to feel you right. I don't roll alone, try it. Just lose control, ride it, ride it. My soul, ride it, ride it. Let me feel you right. Turn the lights down low, ride it. From head to toe, ride it, ride it. My soul, ride it, ride it. Let me feel you right. Yeah. tanzen, lieber wieder richtig banden. Techno-Music mit dir, Kölle, jede Druck mal ohne Pille. Ich will mal nicht auf Waffe tanzen, lieber wieder richtig banden. Techno-Music mit dir, Kölle, jede Druck mal ohne Pille. Ich will mal ohne Pille. Ich will mal jede Druck mal ohne Pille. Ich will mal ohne Pille. Ich will mal jede Druck mal ohne Pille. Voll, ey. Da gehen die Hände und die Arme, die Füße, dann geht alles nach oben, ja, ey. Dann tanzen sie alle, ich schwör dir, denn dann tanzen sie alle. Thank you.